Drei Jahre lang seit der Einweihung des Friedhofes der gefallenen Teilnehmer des Vaterländischen Befreiungskrieges besuchten in der TVRK mehr als 846.000 Angehörige der koreanischen Volksarmee, Werktätige verschiedener Kreise und Schichten und Jugendlichen den Friedhof und erwiesenden Gefallenen, die im Heiligen Krieg für die Partei der Arbeit Koreas, den Führer, das Vaterland und Volk ihre Jugend und ihr Leben ohne Zögern geopfert hatten, Hochachtung.